Fest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Ja, guten Tag, hier ist der Paki aus dem Krähennest. Ich werde heute den Antrag von Jens Kuhlemann vorstellen. Das ist dann, in dem Fall sind das 3 Anträge zum Bundesparteitag in Bochum. Er hat zusammen mit der AG Europa die Anträge 134, 136 und 193 erarbeitet und stellt die uns heute vor. Hallo Jens. Hallo. Stell dich doch mal kurz den Hörern vom Krähennest vor und dann kommen wir auch direkt zu deinen Anträgen. Wer bist du? Was sind deine Interessen innerhalb der Piratenpartei? Und erzähl einfach mal den Hörern, was du so machst. Alles klar. Ja, ich heiße Jens Kuhlemann. Ich bin Historiker und Politologe. Ich interessiere mich besonders für Fragen der Demokratie und Europa. Ich habe lange Jahre bei Mehr Demokratie gearbeitet, war dort im Bundesvorstand, habe zeitweilig für einen Europaabgeordneten der Grünen Dinge erledigt, bin jetzt Hospitant gerade beim europapolitischen Sprecher der Piraten im Berliner Abgeordnetenhaus und versuche mich so immer weiter in die Materie einzuarbeiten und bin auch in der AG Europa aktiv und zusammen haben wir für den Bundesparteitag verschiedene Anträge erarbeitet, die natürlich auch das Thema Demokratie, stärkere Bürgereinbindung ganz vorne als Ziel haben. Okay, du stellst 3 Anträge vor, die sich in gewisser Weise aufeinander beziehen. Wir haben eben in einem Gespräch miteinander herausgefunden, dass wir da eine gewisse Chronologie einhalten. Und das heißt, damit fangen wir mit dem Antrag 136 an. Das ist der Antrag zum Europäischen Verfassungskonvent. Ich sag noch dazu, das sind alles Themen fürs Wahlprogramm, nicht fürs Grundsatzprogramm. Stell doch einfach mal den Antrag 136 vor. Worum geht's da und was ist eure Begründung? Warum sollen die Piraten diesen Antrag annehmen auf dem Bundesparteitag? Ja, der PA 136, der sieht die Einberufung eines europäischen Verfassungskonvents vor. Wir wollen also, dass in der EU eine Verfassung ausgearbeitet wird, die die politischen Zuständigkeiten neu regelt. Im Gegensatz zum ersten Versuch, der ja vor ungefähr 10 Jahren schon mal stattgefunden hat, wollen wir aber, dass wirklich viel bessere demokratische Standards eingehalten werden. Das heißt, die Mitglieder des Konvents müssen gewählt werden. Das war nämlich beim ersten Mal nicht so der Fall. Da gab es vom Bundestag zum Beispiel einen einzigen Vertreter, der dann im Konvent war. Und das, was im Konvent besprochen wurde, wurde dann mehr oder weniger vom Präsidium einfach nur zusammengefasst. So stellen wir uns das nicht vor. Wir wollen, dass die Bürger die ganze Zeit an diesem Prozess beteiligt werden. Es muss transparent sein, welche Vorschläge gemacht werden, wie darüber abgestimmt wird. Und am Ende soll also dieses Papier zur Neustrukturierung der Beziehungen zwischen EU und den Mitgliedstaaten und ihren Regionen abgestimmt werden. Und zwar in der ganzen EU. Da soll es also dann Bürgerentscheide geben, weil das eben die Verfassung der Unionsbürger ist. Okay, jetzt steht in der Begründung zum Beispiel, was ich besonders interessant finde, dass diese Beratung durch Bürgerbeteiligung dann eben auch live im Internet übertragen werden, dass das übersetzt werden soll für die unterschiedlichen Protokolle der einzelnen Länder und dass es einfach keine bürokratischen Hemmnisse geben soll. Ihr habt da auch eine Liquid Feedback Initiative zu gehabt. Wie ist denn die ausgegangen? Ja, der Antrag stützt sich eigentlich auf mehrere Liquid Feedback Initiativen und eine davon ist im Rahmen der Kampagne von Mehr Demokratie e.V. Mit Blick auf ESM-Vertrag gelaufen. Da hat Mehr Demokratie ja nicht nur in Karlsruhe geklagt, einfach vor dem Hintergrund, dass der ESM in sich undemokratisch verfasst ist, aber dass er auch von den Bürgern eigentlich verabschiedet werden müsste. Und da gab es eine Inni im Liquid Feedback, die auch mit 73% angenommen worden ist. Und innerhalb dieser Initiative wurde gesagt, dass wenn solche grundlegenden Neuregelungen des politischen Systems der EU passieren, dann muss das auch durch starke Einbindung der Bürger, dann muss das durch einen gewählten Konvent geschehen und darf nicht, so wie es jetzt beim ESM ja geschehen ist, außerhalb des EU-Primärrechts geschehen. Da ist ja jetzt ein zwischenstaatlicher Vertrag geschlossen worden, der irgendwann mal in das EU-Recht dann aufgenommen werden soll. Das ist es aber im Moment nicht. Und man hat eben die Bürger und auch weitgehend ja die Parlamente einfach bei den Verhandlungen draußen gelassen. Und das darf einfach nicht passieren, denn so grundlegende Sachen in der EU geregelt werden. Okay, das spannt ja jetzt auch den Bogen zu den anderen beiden Anträgen, der 134 und der 193. Die 134 geht über die Verbesserung der europäischen Institutionen, was ja dann eine logische Konsequenz wäre. Vielleicht stellst du uns den zweiten Antrag dann einfach mal vor und wir kommen dann im Anschluss noch auf den dritten Antrag, der sich dann mit den Zuständigkeiten in der EU beschäftigt. Genau. Also der PA 134, der macht diverse Kernaussagen, wie wir uns eine Demokratisierung in der EU vorstellen, beschränkt sich aber wirklich nur auf sehr grobe, wichtige Ziele und geht da jetzt nicht so sehr ins Detail. Das eine ist, dass wir wollen, dass das gerade neu geschaffene Instrument der Europäischen Bürgerinitiative einfacher handhabbar ist. Da haben sich schon jetzt in dem im Anfangsstadium bürokratische Hürden aufgezeigt mit den Online-Sammelsystemen. Das funktioniert nicht so richtig, wie es sein soll. Es sind doch versteckte Kostenfallen hier und da, was gerade so kleinere Initiativen doch ziemlich abschrecken kann, überhaupt erstmal anzufangen, dieses Instrument zu nutzen. Da wollen wir, dass diese Hürden gesenkt werden. Und zweitens, wir wollen, dass der Rechtscharakter der Initiative eine andere wird. Denn im Moment ist es so, dass die Europäische Bürgerinitiative einfach nur eine Aufforderung an die Kommission darstellt, aktiv zu werden. Und wir wollen, dass die Europäische Bürgerinitiative bereits per se eine Initiative ist, eine Gesetzesinitiative, unabhängig davon, wie die Kommission dazu steht. Denn jetzt ist es einfach so, das Monopol der Kommission auf Initiierung von europäischen Gesetzen, das wird nicht angerührt. Und wir sagen halt, na, das ist doch nicht in Ordnung. Wenn die Bürger sagen, wir haben ja Handlungsbedarf, dann muss man das doch wenigstens einbringen dürfen. Ob das Parlament das nachher dann noch annimmt und der Rat, ist ja noch eine ganz andere Frage. Das ist ja das eine, was in diesem Antrag steckt. Das andere ist, dass wir natürlich dieses Monopolrecht der Kommission auf Initiierung von Gesetzen auch dahingehend aufbrechen wollen, dass natürlich das Europäische Parlament auch ein solches Initiativrecht bekommt. Und insgesamt soll der Einfluss eben der Exekutiven, das heißt der Regierungen der einzelnen Mitgliedstaaten auf die Gesetzgebung in der EU zurückgefahren werden. Da wollen wir halt, dass eben wirklich die von den Bürgern direkt gewählten Abgeordneten eben die Gesetze beschließen und dass das nicht aus Gründen der Gewaltenteilung auch noch, wie das bislang ja geschieht, so sehr in der Hand der Staats- und Regierungschefs liegt. Ja, dann sagt dieser Antrag weiter noch, dass die Union weiter darauf hinarbeiten soll, die Integration zu vertiefen. Das ist also perspektivisch schon das Ziel, dass Europa weiter zusammenwachsen soll. Und dass das auch im Rahmen einer demokratisch entwickelten Verfassung geschehen soll. Das steckt da drin. Wenn ich da darauf hinweisen darf, es gibt den von mir geschriebenen Antrag 189. Der geht über diesen Antrag noch hier und da hinaus. Wir haben das auch in der AG besprochen, aber es ging da einigen einfach zu sehr ins Detail. Ich sehe das aber durchaus als Alternative. weil der PA 189 von mir zum Beispiel sagt, dass wir nicht nur eine Bürgerinitiative brauchen, die also Gesetzesvorschläge auf die Tagesordnung bringt, sondern wir brauchen auch europäische Bürgerentscheide. Das heißt, wir müssen die direkte Demokratie in der EU dahingehend aufbauen, dass die Bürger auch entscheiden dürfen und nicht nur vorschlagen dürfen. Das steckt also noch in dem 189 drin. Außerdem mache ich den Vorschlag, dass die Diskussion über Gesetzesvorschläge verbessert wird, indem nach dem Vorbild von Liquid Feedback oder unserem Forum ein ähnliches Tool beim EU-Parlament angesiedelt wird, damit die Bürger schon Initiativen in einem ganz frühen Stadium erörtern können, Gegenvorschläge machen können. Und es gibt dann auch für Abgeordnete, aber auch für Initiatoren einer möglichen europäischen Bürgerinitiative ein frühes Feedback, ob denn sich der ganze Aufwand vielleicht lohnt oder ob man nicht vielleicht Entwürfe noch ändern kann. Das geht auch auf eine Initiative von Crackpille im Liquid Feedback zurück. Da steht schon in seinem Europa 2.0 Antrag, dass es eine solche, er nennt es virtuelle Bürgerkammer, geben soll. Das habe ich in meinen Antrag mit aufgenommen, in Absprache mit Crackpille. Und ja, ihr könnt euch überlegen, also ihr könnt gerne beide befürworten, aber vielleicht gefällt euch der eine ja besser als der andere. Ja, vielen Dank. Das ist ja schon mal sehr ausführlich und sehr gut erklärt von dir. Dieser 189 und ich sehe gerade auch 190, 191 sind auch von dir, sind also keine konkurrierenden Anträge, sondern erweiternde. Das heißt, es sind nochmal Sachen, die mehr in die Tiefe gehen und das Ganze ein bisschen ausführlicher beschreiben. Habe ich das richtig verstanden? Also der 189 geht weiter als der 134. Das stimmt. Also er greift Sachen, die im 134 stehen, auf, regelt aber noch diverse Details darüber hinausgehend. Das stimmt. Also so gesehen gehen die nicht in verschiedene Richtungen, sondern der 189 sagt, ich möchte hier noch ein paar extra Dinger drin haben. Der 190 und der 191, die regeln oder die machen Verbesserungsvorschläge zur Stärkung des Bürgereinflusses in Bezug auf die Exekutive und die Judikative in der EU. Das heißt, also zum Beispiel wird es von vielen Demokratietheoretikern als Problem angesehen, dass die Kommission nur als Ganzes und mit Zweidrittelmehrheit abgewählt werden kann durch das EU-Parlament. Da sieht der PA 190 vor, dass man einzelne Kommissare auch abwählen kann und zur Verantwortung ziehen kann, wenn die einfach ja, schlecht arbeiten, wenn sie sich politisch daneben verhalten. Dann muss man das auch so gezielt ja, ahnden können. Und dass eben keine Zweidrittelmehrheit mehr dafür nötig ist, sondern dass das mit einfacher Mehrheit geht. Wir nähern uns damit mehr und mehr dem Charakter eines Regierungs- und Oppositionsparlaments, was ja im Moment im EP nicht der Fall ist. Aber ich bin der Meinung, wir sind so weit, dass wir mit einer echten europäischen Regierung arbeiten können, weil die Kommission sowieso sich in diesem Sinne auch verhält. Sie trifft politische Entscheidungen, die in bestimmte Richtungen gehen. Und wenn man sie so schwer, aber nur in dem Sinne einer Abwahl kontrollieren kann und sagen kann, wenn ihr jetzt so viel, ich sag mal, Mist macht mit bestimmten Entwürfen, dann wollen wir da auch andere Kommissare haben, dann muss das auch leichter möglich sein. Gut, das würde ich hier an der Stelle auch so dabei belassen und da nicht weiter in die Tiefe gehen wollen. Ich empfehle dazu nur den Hörern, diese Anträge sich mal durchzulesen, weil das wirklich sehr interessant ist und auch sehr ins Detail geht. Dann kommen wir jetzt zu dem dritten Antrag, den du vorstellen wolltest. Das ist die 193, das ist der Antrag zu den Zuständigkeiten in der EU. Die sollen klar abgegrenzt werden und die Regionen sollen gestärkt werden. Fass den mal zusammen und vielleicht gehst du auch nochmal auf die Begründung ein. Und es hat wohl da auch eine Liquid-INI zugegeben. Vielleicht erzählst du uns nochmal kurz, wie die ausgegangen ist. Okay, also der PA 193, der möchte, dass die Zuständigkeiten in der Europäischen Union klarer voneinander abgegrenzt werden, als das bisher der Fall ist. Wir haben ja leider jetzt die Situation, dass die EU, ich nenne mal das Beispiel Vorratsdatenspeicherung, die eigenen Zuständigkeiten gewissermaßen nach eigenem Gusto ausdehnen kann, also nicht in allen Bereichen, aber zum Beispiel mit dem Recht, die Verträge fortentwickeln zu dürfen oder mit der Besonderheit der Binnenmarkt-Generalklausel. Das sind jetzt schwierige Fachbegriffe, die sagen aber, wenn ich beim Beispiel der Vorratsdatenspeicherung bleibe, was ja eigentlich ein Thema der Innen- und Rechtspolitik ist, was nicht unbedingt zunächst von der EU behandelt werden muss, die hat dann gesagt, jo, das ist eine Sache des Binnenmarktes und dafür sind wir zuständig. Und deshalb regeln wir das. Und solche Überschneidungen soll es einfach nicht mehr geben dürfen. Das heißt, die EU muss einen klaren Kompetenzkatalog bekommen, wo drin steht, das dürft ihr und alles andere dürft ihr nicht. Das ist im Moment eben in dieser Klarheit nicht existent. Und in dem Zusammenhang möchten wir, ich sage wir, weil der Antrag genauso wie der zum Verfassungskonvent zwar aus meiner Feder stammt, aber von der AG Europa unterstützt wird und auch auf der EUVECON befürwortend abgestimmt worden ist. Wir wollen, dass die Regionen gestärkt werden in Europa. Das heißt, wir möchten einmal, dass das Prinzip der Subsidiarität stärker beachtet wird als bislang. Und das mache ich zum Beispiel am Beispiel fest, dass im Moment ja, wenn eine Initiative von der Kommission kommt, die Mitgliedstaaten 8 Wochen nur, muss man sagen, Zeit haben, um zu prüfen, ob so eine Initiative und das, was sie da regeln will, nicht besser von den unteren politischen Ebenen behandelt werden sollte. Und ich hospitiere ja, hatte ich am Anfang gesagt, gerade im Berliner Abgeordnetenhaus und bekomme dort mit, dass uns einfach die Kapazitäten fehlen, um diese Masse an Initiativen überhaupt gründlich analysieren zu können. Da muss man sich schon sehr gut mit den anderen Ländern absprechen, um da überhaupt ein kritisches Urteil fällen zu können. Und das Zeitproblem ist auch ein ziemlich großes. Ich möchte deshalb diese Regel einfach umdrehen und sagen, die EU soll doch, wenn sie der Meinung ist, dass eine bestimmte Sache von ihr geregelt werden soll, dann soll die das doch begründen müssen. Denn im Moment ist es so, die Zeit läuft für die Kommission. Wenn die Mitgliedstaaten nicht reagieren, dann ist es eine Sache der EU. Und ich hätte das gern andersrum. Ich möchte, dass die EU begründen muss, innerhalb einer bestimmten Frist, wir wollen, dass diese Sache jetzt nicht von den Mitgliedstaaten geregelt wird, sondern von der EU. Wenn die EU-Staaten, die Mitgliedstaaten sagen, nö, Veto, wir wollen, dass das bei uns bleibt, dann soll die EU, wenn sie denn weiter darauf beharrt, eben Klage erheben können beim EuGH. Die Sache ist aber eben, dass dann der Handlungsdruck eben auf der europäischen Ebene liegt. Und das entlastet die unteren politischen Ebenen und stärkt so den Subsidiaritätsgedanken. Stichwort Subsidiarität. Es hat ja auch in letzter Zeit vermehrt Rügen an die EU-Kommission gegeben. Gibt es da Punkte, die du vielleicht noch erläuterst, die diesen Antrag im Prinzip zuarbeiten? Ja, also ich kann da jetzt ein bisschen aus der Praxis erzählen. Also die Piraten in den verschiedenen Landtagen, die haben sich jetzt miteinander vernetzt und bauen das auch noch weiter aus. Und es geht da um das Mittel der Subsidiarität zur Rüge. Es gibt auch noch die Subsidiaritätsklage, aber im ersten Stadium wird immer geprüft, ob die Mitgliedstaaten, und in Deutschland sind es eben auch die Landesparlamente, der Meinung sind, die EU, die wollen wir hier rügen, das, was die vorhat, soll besser von den Mitgliedstaaten geregelt werden. Da gibt es einen Haufen Initiativen, der dann immer bei uns landet und wo wir dann überlegen müssen, sollte das nicht besser von den Bundesländern oder auch auf Bundesebene geregelt werden. Ein Beispiel, der Alexander Spies, der hatte zum Beispiel den Antrag im Berliner Parlament gestellt, eine bestimmte Initiative zu Medizinprodukten und medizinischen Tests an Probanden, dass das aus verschiedenen Gründen nicht von der EU geregelt werden sollte, sondern dass es da eine Rüge geben sollte. Und das Parlament hat daraufhin gesagt, okay, wir beauftragen mal, dass das geprüft werden soll. Und im Ergebnis hat jetzt sogar der Bundesrat als Ganzes gesagt, okay, eine Rüge sehen wir zwar nicht unbedingt gegeben, aber die haben eine ganze Reihe von Verbesserungsvorschlägen gemacht und haben auch einen Verstoß gegen die Menschenrechtskonvention gesehen in diesem Vorstoß. Also man kann schon dadurch, dass das auf der unteren Ebene hier auf in den Bundesländern, in den Parlamenten und auch von den Piratenfraktionen geprüft wird, erreichen, dass nicht alles so eins zu eins übernommen wird, was da aus der EU kommt, sondern dass wir durchaus die Interessen der Mitgliedstaaten und der Bürger verteidigen können. Das machen wir und da versuchen wir halt weiter die Region zu stärken und ihnen in dem Verfahren bessere Möglichkeiten zu geben. Wenn ich das noch ergänzen darf, der Antrag 193, der sieht aber über diese Verfahrensfragen grundsätzlich auch vor, dass es ein Selbstbestimmungsrecht der Region geben soll. Das heißt, wir möchten, dass die Bürger in den Regionen über Angelegenheiten, die sie betreffen, auch entscheiden dürfen. Gerade in zentralistischen Staaten ist das ja nicht immer der Fall. Aber wir sagen, das geht auch vielleicht aus unserer föderalen Tradition heraus so, dass wir sagen, wir haben gute Erfahrungen damit gemacht, dass viele Sachen nicht auf der nationalen Ebene unbedingt nur entschieden werden müssen, sondern dass das auch regional geht. Wir haben ja auch Diskussionen darüber, ob jetzt Schottland oder Katalonien unabhängig werden soll. Wenn das alles demokratisch vonstatten geht, dann sagen wir, das Selbstbestimmungsrecht der Völker gilt auch für solche Regionen. Und wenn das friedlich verläuft, dann steht diesen Menschen auch das Recht zu, über ihre Geschicke selbst zu entscheiden. Wunderbar, Jens. Herzlichen Dank. Das war sehr aufschlussreich. Ich fasse es mal mit dem Spruch zusammen, Act Local, Think Global. Das ist ja auch ein Prinzip, was wir auf kommunaler und Landesebene im Prinzip schon so vorleben und auch in den Parlamenten, in denen wir jetzt vertreten sind, so versuchen durchzusetzen. Ich danke dir recht herzlich für deine sehr ausführlichen Beschreibungen und wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis bald. Dankeschön. Bis bald. Tschüss. Dieses Musikstück ist Creative Commons von Matthias Westlund. Für nicht kommerzielle Verbreitung Remixes erlaubt unter gleicher Lizenz. Vielen Dank hierfür.